Von Hause aus, es ist meine List, ich seh nicht so aus. Von Kindheit an war's Destruktion, sie zog mich im Bann. Erst ab und an, dann immer mehr. Mit dem Job wurd's schwer, was sollte ich tun? Ich kann nicht ruhen. Ich bin der Geist, der stets verneint. Was auseinander geht, ist für mich vereint. Schließlich fand ich dann doch eine Stelle, die war gemäß meiner Herzensquelle. Es war der Sprengberuf, der Ruhe schuf, der mir gewährt, was ich begehrt. Mach boom, boom, boom. Ich hau die Mauer um. Boom, boom. Löcher gerade und krumm. Ich hau die Mauer um. Da liegt Schutt und Asche rum. Schließt auf die Sicht, schafft helles Licht. Dieser offene Blick, der bringt den Kick. Du kannst gerade sehen, ohne dich zu verdrehen. Doch nicht nur das macht einen Riesenspaß. Auch diese Kraft, die Freiraum schafft. Was festgelegt, wird flüssig bald, wenn ich mich bemühe und es heftig knallt. Es ist alles in allem nach meinem Sinn. Entspricht perfekt, wie ich halt bin. Eine Meisterschaft hab ich längst erlangt. Für meine Knallkultur bin ich weit bekannt. Es macht boom, boom, boom. Ich hau die Mauer um. Löcher gerad und krumm. Ich hau die Mauer um. Dann liegt Schutt und Asche rum. Doch eines Tages ging was schief und ich flog raus, fiel wahrlich tief. Ich kam nur raus aus diesem Loch, wie ich weitermachte. Ich konnt's ja noch, es waren leere Villen und hohe Bauten. Einkaufsmärkte, die auf mich schauten. Ich ließ es knallen in Verwaltungshallen, denn niemals wollte ich wieder fallen. Es ging boom, boom, boom. Ich hau die Villen um. Boom, boom, boom. Ich lieb Löcher gerad und krumm. Boom, boom, boom. Ich hau die Bauten um. Boom, boom, boom. Dann liegt Schutt und Asche rum. Destruktion macht niemals reich. Mein Überleben war wirklich schwer. Und zurückzukehren, das ging nicht mehr. Eine Frage der Zeit, wann sie mich schnappen. Auch wenn sie meist im Dunkeln tappen. Am Freitagmorgen war es soweit. Ich sah Feuerwaffen weit und breit. Ich machte boom, boom, boom. Das nehm ich euch echt krumm. Boom, boom. Ich glaub, ich fall gleich um. Boom, boom, boom. Das nehm ich euch jetzt krumm.